الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen heute weiter bi Ibn Ta'ala mit der Erklärung von Subul Salam und wir sind bei Hadith 904 von dem Buch von der Heirat. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله به من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. هذه خطبة الحاجة، هذه خطبة الحاجة، وقال التشهد في الحاجة. تبي بارك الله فيكم. قال التشهد الأصل لما قلت تشهد هو قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هنا قال التشهد في الحاجة وقصد خطبة الحاجة. ويقرأ ثلاث آيات هي: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولابن كثير عد الآيات في نفس الحديث إلا أنه جعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الأولى، عفوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقوله في الحاجة، في الحاجة عام لكل حاجة ومنها النكاح، ومنها النكاح، وهذه هي خطبة النكاح، يعني لما يكون في زواج إنسان يقول هذا، وفيه دلالة على سنية الخطبة في النكاح. وقال بعض أهل العلم بوجوبها مثل أهل الظاهر وبعض الشافعية، ولكن سيأتي أنه ليست بواجبة. أما خطبة الحاجة هذه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها ويبتدئ فيها بها كذلك خطبة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وكل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه خطبة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتعلمها وأن يحافظ عليها، وإذا كان عنده حاجة أو يريد أن يقول شيء أو يريد أن يتكلم في شيء فيبدأ بها، كما في خطبة الزواج لما الإنسان يتزوج يقولها العاقد لنفسه أو يقولها مثلا لصاحب العقد فلا بأس بهذا. والله تعالى أعلم وأعلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه erzählte: der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم bringte uns التشهد in unser wenn wir etwas brauchen. Also wenn wir etwas brauchen, wenn wir etwas nötig haben, dann sagen wir diese Rede. Und zwar: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Das wird alles Lob gebet Allah. Nahmaduhu, wir loben ihn. Wa nasta'inuhu, wir bitten ihn um Hilfe. Wa nastaghfiruhu, wir bitten ihn um Verzeihung. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, oder wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Schlechten, was wir haben, oder vor dem Bösen, was wir haben. Man yahdi Allahu fala mudilla lahu. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, dann kann keiner in die Irre führen. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Und wenn Allah in die Irre führen lässt, dann kann keiner recht leiten. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Und ich bezeuge, la ilaha illallah. Und ich bezeuge, Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Und dann liest er drei Ayat bei Imam Ahmed und die vier. Und At-Tirmidhi hat das als Hasan eingestuft. Und das ist auch bei Al-Hakim. Das geht in diesem Hadith um Khutbat Al-Hajah. Man kann sagen, Verlangensrede. Oder wenn man etwas braucht, dann fängt man mit dieser Rede an. Und hier sagt er, Ibn Mas'ud, der Prophet Muhammad Sallam hat uns Al-Hajah beigebracht. Diese Rede beigebracht, die hat uns At-Tashahud. Normalerweise, wenn du At-Tashahud sagst, dann bedeutet das La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zeugnis, Glaubensbekenntnis. Oder At-Tashahud bedeutet auch, wenn du sagst At-Tahiyyatu lillahi salawatu tayyibat. Das heißt, da muss man hier verstehen, was mit At-Tashahud gemeint wird. Das wird einmal gemeint, dass man diese Rede sagt. Das wird einmal gemeint, dass man At-Tahiyyatu sagt und dann Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Und das wird damit gemeint auch, wenn man sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Das wird Glaubensbekenntnis. Aber hier geht es um diese Rede, die man bei etwas anfängt, wie der Prophet Muhammad Sallam das immer gemacht hat, dass er mit dieser Rede angefangen hat, bei Jumu'ah-Gebet oder bei anderen Reden, die er gehalten hat, sallallahu alaihi wasallam. Unter anderem, man sagt das, wenn man heiratet, bei der Heirat. Bei dem Vertrag sagt derjenige, der Vertrag macht, oder der Bräutigam kann damit anfangen. Und dies sagt man auch, das ist die Rede von der Heirat. Also diese Rede sagt man am Freitag, sagt man, wenn man etwas sagt, wenn man etwas verlangt, oder das sagt man auch bei der Heirat. Da sagt man erstmal Inna alhamdulillah und dann liest man Ya qurabbakum alladhi khalaqakum, das ist Surat al-Nisa, die erste Ayah. Dann Surat al-Imran, die Ayah 102, und Surat al-Ahzab, die Ayah 70. Surat al-Nisa, das ist 3, Ayah 1, al-Imran, die Surah 4, die Ayah 1, dann die Surah 3, Ayah 102, und dann die Surat al-Ahzab, das ist die 33, die Ayah 70. Man sagt, es gibt andere Gelehrten, die das anders gesagt haben bezüglich der Ayat, aber hauptsächlich, dass man das lernt. Und weil der Prophet Muhammad Sallam uns auch empfohlen hat, dass wir diese Rede anfangen, und er hat es stets benutzt in seiner Rede, sallallahu alaihi wa sallam. Man kann auch was anderes sagen, aber hier sagen die Gelehrten, das ist Khutbat al-Haja. Verlangst du noch etwas, dann fängst du mit dieser Rede an. Einige Gelehrten sagen, dass dies Pflicht ist bei der Heirat. Sagen diese Khutba, ist Pflicht bei der Heirat, aber eigentlich, das ist nicht Pflicht, sondern das ist etwas, was empfohlen ist. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa an Jabir, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد ابن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر. ميزوا بين كلمة الخطبة والخطوبة والخطبة، فهنا بارك الله فيكم الأمر متعلق بخطوبة المرأة، والخطوبة وليست كما يفهم الناس اليوم. الناس يفهموا الخطوبة اليوم أنه لازم يذهب أول شيء فيقرأ الفاتحة، يذهب الرجل مع أهله إلى بيت الخطيبة فيجلس لديهم يطلبوها أول شيء، ثم إذا وافق أهلها يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرر موعدا، يصير فيه حفلة تسمى حفلة الخطوبة فيصيروا مخطوبين، وبعدين يقرر موعد آخر يتزوجوا فيه. وهذا مسألة أنه يعملوا حفلة للخطوبة ويتبادلوا الخواتيم ويطلع مع بعض ويدخلوا، هذا ما أنزل الله به من سلطان، وإنما هذا تعلمه بعض المسلمين يعني المنفتحين، يسموا حالهم منفتحين ولكن هم مغلقون في الدماغ وفي التفكير، المكركرين المفكرين خلاص الله السلام. هذه الأمور أتت لما اختلط أهل الإسلام ببعض الأقوام الذي كان عندهم شرك، فالإنسان يحب أن يتعلم أو يأخذ من غيره، لأن الإنسان يتأثر بالمحيط، فتأثروا بمحيطهم، وخاصة مثل هذه الأمور تعلمها أهل الإسلام لما ابتعثوا بعض الشباب إلى بلاد أخرى ليتعلموا الأصل، ليتعلموا يعني ليأتون بتقنيات ويأتون بعلم، ولكن هؤلاء لما أتوا إلى مثل هذه البلاد، لما ذهبوا إلى تلك البلاد تسممت عقولهم فتسممت أفكارهم، ورجعوا بحجة التطور والتحضر والانفتاح، فعلموا المسلمين بعض المسائل التي ما نعرفها أصلا في ديننا ولا نعرفها في عاداتنا وحتى في تعاملات الناس فيما بينهم، أخذت هذه العادات وسكت العلماء خشية الفتنة، ولكن ازداد الأمر حتى أنه بعد 30 أو 40 سنة صار الأمر هو المتعارف عليه، وصار كأنه دين بالنسبة للناس، وأصبح دين الله سبحانه وتعالى يباع فيه ويشترى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبهوا يا أخوة، في الإسلام الخطوبة معناها أن يطلب الرجل المرأة للزواج ويوافق على هذا، انتهى، وثم إما أنهم يعقدوا عقدا شرعيا أو أنه ينتظر إلى العقد، وبعد العقد يجوز له يخرج معها ويجلس معها وكذا، أما قبل ذلك ما عندنا في ديننا. ولكن هذا الذي نراه اليوم في بعض البلاد هو نتيجة التسمم الفكري والعياذ بالله، ونتيجة الانحراف ونتيجة الانهزام في الفكر وليس الانفتاح. أنس الله السلام، لأنه أراد فقط يقلد الآخرين كما فعل الملعون أتاتورك. ماذا فعل أتاتورك؟ قضى على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مات فيه، ومنع الأذان، فأصبح مثل الأذان الأجراس، وأتى بلحم الخنزير والخمر، وحضر الحجاب، وما بقي من الصلاة إلا صلاة الجمعة، بل وضع في المساجد، عاد فيه هكذا في المساجد، وقتل العلماء بحجة. يعني مثل هذا يا أخوة الذي هو يعني المستوى الفكري عنده تحت مستوى الحيوان، هذا قال الغرب تطور لأنهم أكلوا الخنزير وشربوا الخمر، فقال إذا شربنا الخمر وأكلنا الخنزير ومنعنا الحجاب تطورنا، فمنع الحجاب وفعل، ولكن ما تطوروا، ما تطوروا. فنسأل الله العافية والسلام، فذلك انتبهوا بارك الله فيكم في هذه المسألة. فأما العودة إلى الحديث، أما العودة إلى حديثنا وهو النظر إلى المخطوبة، أنه يندب، يستحب للرجل أن يقدم النظر إلى من يريد نكاحها، وهذا قول جماهير العلماء، لأنه إذا نظر إليها وأعجبته أفضل من أنه يخطبها ثم ينظر إليها فلا تعجبه فيتركها فيكسر قلبها. وكذلك من الناحية، من ناحية الأجر، إذا نظر إليها وأعجبته فنظر إلى دينها فوجدها صاحب الدين فتزوجها للدين، وإذا وجدها ليست بصاحبة دين فتركها لأنها ليست بصاحب الدين فيؤجر إن شاء الله على هذا. فذلك ينظر إليها أولا، وإلى ماذا ينظر؟ قال النبي فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود الظاهري ينظر إلى جميع بدنها، والحديث لم يحدد، ولكن الغالب على الأقل ينظر إلى وجهها وكفيها. وهل يشترط إذنها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال استأذنها، قال لرجل لما تزوج امرأة أنا ضرت إليها، قالوا إذن فانظر إليها أولا. فلذلك كما حديث جابر قال له فإن استطاع يدعوه لنكاحها فليفعل، فذاك ينظر إليها. والنبي وإذا ما استطاع أن ينظر إليها يرسل امرأة يثق بدينها ويثق فيها فتنظر إليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عقوبها وشمي معاطفها، وفي رواية وشمي عوارضها، يعني شمي لها رقبتها وشمي لها شوفي رجليها وشوفي أسنانها هل في عندها في الفم وكذا، فهذا من باب أنه هل هي جميلة أو لا. وأما النظر إلى الكفين، الوجه جمال والكفين بارك الله فيكم ليجد خصوبة البدن أو عدم خصوبة البدن، أنه هل هي قوية ولا ما قوية إلى ذلك. فصحيح بارك الله فيكم أنه ينظر إلى شيء يدعوه إلى نكاحها. وهناك طبعا حديث عند عبد الرزاق في المصنف أنه عمر رضوان الله عليه لما انتبهوا مسألة مهمة، لما تزوج أم كلثوم بنت علي رضوان الله عليه، يعني علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم عمر رضوان الله عليه، يعني عمر تزوج بنت علي رضوان الله عليهم جميعا، فنظر إلى ساقها، كشف عن ساقها، فقالت له لو ما كنت أمير المؤمنين. فلذلك استدل أهل العلم على أنه يجوز له أن ينظر إلى بدنها. وفي رواية كان الصحابي يختبئ، كان يريد أن يتزوج واحدة فكان يختبئ لها وحتى رأى منها ما يدعو إلى نكاحها. هذا لا يعني الآن يخرج في الشارع وكل مرة يطلع فيها وينظر إليها يقول جمال اتق الله، يقول لا أنا أريد أن أنكحها، هذه زندقة ولعب في الدين والعياذ بالله. إنما المراد هنا الإنسان إذا رأى امرأة وأراد أن ينكحها فينظر إليها بهذه النية، وإذا ذهب إلى أهلها فالأهل من أنفسهم أيضا يعني يجوزوا هذه المسألة. وهذا الصحيح والله تعالى أعلم. هل يجوز للرجل أن يقول المرأة أريد أن أراك بلا حجاب؟ نعم، وما اشترط إذنها، لو استطاع أن يراها بلا حجاب فليفعل، ولكن لا يعني أنه يتجسس والله يرحم، إنما لا بأس بهذا والله تعالى أعلى وأعلم. حديث نون هندت فنف جابر رضوان الله عليه زاكت دك زنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت ذن يمنت فن أويش أم هند أنا فخاو بتن ذل دزوت ذن يمنت فن أويش أنا فخاو هيرة ذل ذن كان دن زلت إيه سو فيل فن إيه أنشاون دس er sie dann heiratet oder dass dies ihm dazu beiträgt, dass er sie heiratet. Ahmed hat das überliefert und Abu Dawud, und die Überlieferer sind alle vertrauenswürdig, und Al-Hakim hat das als sahih eingestuft. Und es gibt eine Version bei At-Tirmidhi und Nasa'i von Mughira und bei Ibn Majah und Ibn Hibban von Muhammad ibn Maslama. Und Abu Huraira hat das bei Muslim überliefert, dass der Prophet Muhammad sallam einen Mann hast du sie angeschaut? Der Mann sagte nein. Der Prophet Muhammad sallam sagte, geh und schau sie an. Geh, schau sie an. Und das ist bei Muslim. Das ist ein wichtiges Thema übrigens. Und viele Leute, wa la hawla wa la quwwata illa billah, heute in unserer Zeit, die machen das nicht richtig. Viele Leute machen das nicht richtig. Und zwar in unserer Religion Verlobung oder Heiratsvorbereitung ist anders als was viele Muslime heute tun. Die sind Muslime, ja, aber die praktizieren nicht, was in der Religion ist. Und zwar heutzutage wird das so gemacht. Bei vielen Leuten, nicht bei allen. Eigentlich nicht bei allen, aber bei vielen. Der Mann, der geht erstmal zur Familie und dann, wenn er sagt, ich möchte diese Frau heiraten, die sagen okay und dann lesen sie Al-Fatiha. Und das ist Bid'a Nummer 1. Die lesen Al-Fatiha. Und dann ab diesem Moment sagt man, die sind verlobt. Dann bestimmen sie einen Termin, dann kommen die Familien und kommen die Leute und dann machen sie eine kleine Feier oder große Feier. Das hängt davon ab, ist man reich, hat man Geld, ist man von diesen sogenannten modernen Familien. Ja, ja. Dann machen sie eine Feier mit Tanzen und mit Kuchen und mit Getränken und vielleicht manche machen auch an Musik und so, und dann tun sie die Ringe. In den arabischen Ländern man Verlobung die Ringe rechts, ja, rechts erstmal, ja, Und dann entscheiden sie sich für den Termin der Heirat. Dann nach ein paar Monaten vielleicht, wo der Mann und die Frau zusammen gehen, zusammen sitzen, alles machen. Außer natürlich, sage ich jetzt, dass sie intim werden. Dann später bestimmen sie einen Termin und dann heiraten sie und sie machen nochmal eine große Feier. Die erste Feier tragen vielleicht die Familie der Frau. Die zweite Feier tragen die Familie, die zweite Feier tragen die Familie des Mannes, die Kosten manchmal. Dann machen sie Heiratsvertrag und die machen Hochzeitsfeier und dann sind sie verheiratet und die Ringe, die werden von rechten Seite auf der linken Seite übertragen, weil die dann verheiratet sind. Möge Allah uns bewahren, das ist alles durcheinander, alles hat mit dem Islam nichts zu tun. Woher hat man diese Sachen? Natürlich die Feier, die sind gemischt und die tanzen zusammen gemischt und die machen Essen, bei manchen auch Alkohol wird angeboten und bei manchen endet das mit Schlägern. Das stimmt, aber jetzt, das ist nicht unser Thema. Auf jeden Fall, woher kommt diese Sache? Oder woher kommen diese überhaupt? Kennen wir sowas im Islam? Nein. Aber woher haben wir das? Wir haben das in manchen muslimischen Ländern, wir haben das bekommen durch Import. Das bedeutet, es gab eventuell Studenten oder Leute, die in andere Länder gereist sind. Eigentlich, man hat Hoffnung, die waren Hoffnungsträger, diese Studenten oder diese Händler oder diese Leute, die etwas Neues uns bringen wollten eigentlich. Man wollte, dass diese Leute uns technisch holen, technische Entwicklungen, neue Studien, Neues, dass sie die Länder aufbauen. Aber leider, was haben sie hier gemacht? Oder in diesen anderen Ländern? Sie haben gelernt, Alkohol zu trinken, Berauschendes zu sich zu nehmen. Sie haben, wal-iyadu billah, gelernt, dass sie Unzucht begehen. Und dass sie Allah nicht fürchten. Und diese Leute haben gedacht, wenn sie den Islam nicht praktizieren und wenn sie die anderen nachmachen, die Kuffar speziell, nachmachen oder vielleicht auch andere, sage ich jetzt, Völker, wenn sie sie nachmachen, dann werden sie entwickelt. Und dann haben die gedacht, das wäre Modernität oder Moderne, wenn sie das auch so machen. Und dann hat es angefangen. Es hat angefangen nach ein paar Jahren. Manche Leute haben gesagt, das geht nicht, aber die anderen haben gesagt, nein, diese Leute haben was im Kopf, diese Leute, die haben studiert und diese Leute, die sind, oh, schau mal, die sind Ärzte und Ingenieure und so weiter. Früher, jetzt in dieser Zeit ist es so, früher war das durch Kontakt zwischen Muslimen und andere Völker, die den Islam schwer angenommen haben und die haben bestimmte kulturelle, sage ich jetzt, kulturelle Eigenschaften mit in den Islam gebracht. Und weil die Gelehrten am Anfang geschwiegen haben, die haben gesagt, ja, sie sind neu im Islam, deshalb soll man nicht alles jetzt sagen. Oder später durch die Politik oder durch, sage ich jetzt, dass manche gedacht haben, die sind modern, dann hat man geschwiegen, aber nach 30, 40 Jahren, 50 Jahren, dann ist das normal geworden, was die Leute machen. Als dann die Muslime oder die Gelehrten gesagt haben, das ist falsch, da hat man gesagt, ja, ihr seid extrem. Lasst uns moderner werden. Und so hat eine Person, die ist dämlicher als die Dummheit selbst, der heißt Kemal Atatürk. Kemal Atatürk. Dieser Mann, was hat er gesagt? Der hat gedacht, eigentlich hat er gedacht, das stimmt nicht, Entschuldigung, ja, weil er nicht denken kann. Auf jeden Fall aber trotzdem, oder konnte. Dieser Atatürk hat gesagt, warum sind wir nicht so entwickelt wie die anderen Länder? Er hat gesagt, das liegt an Islam. So, was hat er getan? Der hat Adhan verboten. Adhan auf Arabisch hat er verboten. Und er wollte anstatt Adhan Glocken holen. Der hat die Moscheen von Teppich und sowas, der hat Teppich von Moscheen weggemacht und der hat anstatt Teppich, der hat Stühle getan in den Moscheen. Der hat Bedeckung der Frau verboten. Koranunterricht hat er verboten. Gemeinschaftsgebet in den Moscheen hat er verboten, außer Freitag. Und er hat die Gelehrten damals, die dagegen waren, getötet. Und man dürfte, und er hat die arabische Sprache weggenommen und er hat das sozusagen in lateinische Schrift angefangen. Und er hat gesagt, die anderen, die sind entwickelt geworden, weil sie Schweinefleisch und Alkohol getrunken haben. Er selber sagt das. Ja, der braucht man nicht sagen, ja, dass wir ihm vorwürfen. Oder Vorwürfe machen. Der hat gesagt, ja, wenn wir Alkohol trinken und Schweinefleisch essen, unsere Frauen sich nicht mehr bedecken, dann werden sie entwickeln. Der hat das gemacht, aber höre Allah uns bewahren. Solche Leute, das ist jetzt in ein ex-large, sage ich jetzt, die Motion Atatürk. Aber es gibt auch sehr viele, die so sind. So aufpassen, Barakallahu fikum. Im Islam, Alhamdulillah, wir haben Regeln in unserer Religion. Und man sollte sich an diese Regeln halten, da lebt man gut. Und wir brauchen weder etwas zu importieren, noch zu exportieren. Wir haben unsere Religion. Und wenn man ein Muslim ist, dann sollte ein richtiger, wahrer Muslim ist, dann soll man sich an die Religion halten. Nicht diese Sachen machen, was wir sozusagen von der Religion nicht kennen. Möge Allah uns bewahren. Wie ist das im Islam? Wenn man jetzt eine Frau heiraten will, dann sollte man sie erstmal anschauen, laut Hadith. Man geht zu ihr, zu ihrer Familie, man sitzt mit ihnen und dann kommt die Frau und ihr schaut sie mindestens, der sollte ihr Gesicht und ihre Hände sehen. Ihr Gesicht, damit er weiß, ob sie schön ist oder nicht. Und ihre Hände, damit er weiß, ob sie sozusagen stark ist, wie ist Körperaufbau. Hier im Hadith, der Prophet sagte, Jabir, man sollte von ihr so viel anschauen, dass ihm dazu beiträgt, dass er diese Frau heiratet. Al-Auza'i, ein Großgelehrter, sagte, er guckt, das wird ihre Hände bis Ellenbogen ungefähr und ihre Füße bis Knien. Und er guckt ihr Gesicht natürlich und so. Mawadir al-Lahm nennt man das. Das wird das Fleisch stellen. Dawud al-Zahri sagt, der schaut den ganzen Körper von ihr. Es gibt aber nicht, dass man das bestimmt, ganzen Körper oder halb oder Hälfte oder morgen. Der soll von ihr, was ihm dazu beiträgt, dass er sie heiratet. Umar ibn Khattab wollte die Tochter von Ali ibn Abi Talib heiraten. Um Kulthum. Umar hat die Tochter von Ali geheiratet. Hieß Um Kulthum, bint Ali. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Als sie zu ihm kam, er hat ihr Bein angeschaut. Sie wollte ihn schlagen. Er hat ihm gesagt, aber du bist Amir al-Mu'minin. Das bedeutet, man kann etwas von der Frau anschauen. Die Gelehrten sagen, braucht er ihr Erlaubnis oder nicht? Sie sagen, der braucht nicht. Aber das heißt nicht, dass eine Person jetzt auf die Straße geht und die ganze Zeit guckt er rechts und links. Der guckt sie die ganze Zeit, der geht auf die Straße und der guckt rechts und links die ganze Zeit. Man sagt ihm, was tust du da? Du guckst die ganze Zeit Frauen an. Sagt, ja, ich will sie heiraten. Eine willst du heiraten, nicht 70. Nicht 70. So, aufpassen, Barakallahu fikum. Wenn man schon eine Frau heiraten will, dann guckt sie an. Aber das heißt nicht jede Frau auf der Straße. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der Prophet Muhammad, wenn du selber das nicht machen kannst, Das wird das so anschaust, dann kannst du eine Frau, die vertrauenswürdig ist, zu ihr schicken und sie schaut sie an. Und sie sagt dir. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam umzulehen geschickt hat, dann sie eine Frau anschaut. Und er hat gesagt, schau mal ihre Zähne, schau mal ihr Hals, Nacken und schau mal ihre Füße und so weiter. Deshalb ist es wichtig, dass man die Frau anschaut, bevor man sie heiratet. Weil hier im Hadith, ein Mann hatte eine Frau, sozusagen, der wollte eine Frau heiraten, der Prophet sagt ihm, hast du sie angeschaut? Der hat gesagt, nein, der hat gesagt, mach doch. Mach doch. Deshalb diese auch alte Tradition, die in manchen Ländern ist, dass man schauen darf, wenn man sie heiratet, das ist auch falsch. Falsch ist, dass man, wal'iyadu billah, alle, sage ich jetzt, Regeln der Religion aufhebt und falsch ist, dass man übertreibt, sondern man bleibt hier, sage ich jetzt, auf dem Weg der Religion. Und Heirat bei uns, das ist eine religiöse Handlung. Nicht nur eine erlaubte Handlung, die jeder macht, sondern eine auch religiöse Handlung. Deshalb, wenn man eine Frau heiraten will, geht man zu ihr oder zu ihrer Familie, sitzt man bei ihnen, wenn man sie angeschaut hat und da hat diese Frau ihm gefallen, dann schaut er die Religion. Wenn sie religiös ist, dann kann sie heiraten. Wenn nicht und er verlässt sie, dann sozusagen der hat das für Allah gemacht. Aber wenn man die Frau nicht angeschaut hat und man hat sie, sage ich jetzt, man will sie heiraten und dann schaut sie an danach, dann ist das nicht gut. Und mit diesen Ringen, Ring rechts und Ring links und so weiter, das haben wir auch im Islam nicht eigentlich. Und das sollte der Muslim das nicht machen. Bitte, wenn ich das sage, dann werden manche Leute sagen, was ist los? In den fast 99% der arabischen Ländern wird das gemacht. Ihr sagt zu uns, das ist nicht von der Religion. Ja, das ist nicht von. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Man geht zu ihr, man darf dem Muslim verlangen, dass er eine Frau ohne Bedeckung sieht. Ja, der darf. Und man braucht nicht ihr Erlaubnis in diesem Zusammenhang. Das wird, wenn er die Möglichkeit, sie zu sehen, ohne Bedeckung macht er. Zum Beispiel, es gibt Männer, die mögen die Haare. Und er will eine Frau mit schönen Haaren sehen. Wenn er auch ihr Gesicht sieht, ihre Hände oder ihre Füße und so weiter, das genügt ihm nicht. Aber wann erlaubt eine Frau sowas? Wenn schon sozusagen eine Zusage da ist und nicht bei jedem, wenn eine Person verliert. Deshalb so ist das, so wird das gemacht. Der geht, der schaut sie an, der bittet um ihre Hand. Wenn sie akzeptieren, dann gibt es Heiratsvertrag. Oder gibt es Heirat. Wenn man sagt später, dann in dieser Zeit zwischen sozusagen des Antrages, Heiratsantrag und bis Heirat, die sind noch fremde Leute, aber sie ist ihm nur versprochen. Das ist alles. Wenn man sagt, ja, wir wollen noch anders machen, wie können wir das machen? Okay, es gibt eine Möglichkeit, man macht einen Heiratsvertrag mit einer Option, dass man später heiraten wird und Hochzeit macht. In dieser Zeit kann man miteinander reden, kann man miteinander rausgehen, weil die Heiratsvertrag schon gemacht haben und nur die Hochzeit will oder die Hochzeit durchgezogen. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa'an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhi حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له متفق عليه واللفظ للبخاري النهي أصله التحريم إلا لدليل. وهنا قال الخطابي: النهي للتأديب وليس للتحريم، والظاهر أنه منهي عنه. فإذا علمت أن رجلا خطب امرأة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخطب أنت المرأة، تقول أنا أريد أتزوجها، ليش؟ لأنه علمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا قول، قول لأهل العلم لا، هذا إذا علمت أنهم وافقوا عليه، راح خطب فوافقوا، فهذا حرام. نعم، لحديث فاطمة بنت قيس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله: خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية، فاثنين خطبوها في نفس الوقت. قال أهل العلم أنهما ما علما، الواحد ما علم من الآخر، فمثلا ما علموا فذهبوا وخطبوا ما في شيء، أما علم أنه في هناك من خطبها ولم يجاب بعد بالإجابة أو بالرفض، فهنا على الأقل على الأقل يكره أن يخطب على خطبة أخيه. والأصل في النهي التحريم، يعني يدور بين نهي التأديب أو ونهي التحريم، فما يفعل. أما إذا أجيب الآخر بالرفض فلا بأس، أو الآخر يقول له: خلص أنا ما أريد، فتستطيع أنت. ذاك هناك إجماع على أنه من علم أن امرأة قد خطبت إلى رجل آخر، علم قد خطبت إلى رجل آخر، فهذا ما يجوز له أن يخطب المرأة. أما إذا ما في خطوبة وما في إيجاب من المرأة أو من وليها فما في شيء، حتى لو خطبها 50 هو ما يعلم أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يترك الخاطب أو يأذن له، يعني أما الخاطب يقول خلاص أو الثاني يأذن فلا بأس بذلك. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه أتصيلته تبقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ein Muslim darf kein Heiratsangebot machen einer Frau darf er kein Heiratsangebot machen wenn schon sein Bruder Heiratsangebot gemacht hat bis der Erste sein Angebot verlässt oder dem anderen erlaubt. Das war. Was bedeutet dieses Hadith? Das bedeutet, ein Muslim will eine Frau heiraten und er hat ihr schon ein Angebot gemacht und der andere, sein Bruder, weiß davon, dass er der Frau Heiratsangebot gemacht hat. Ja? Dann, die Gelehrten haben zwei Ansichten hier. Manche sagen, er darf nicht, es ist verboten, Heiratsangebot zu machen oder Antrag zu machen. Die anderen sagen, mindestens ist das sozusagen eine Art Verbot, und das hat mit Sitten zu tun, weil das nicht geht, wenn du weißt, dass er sie heiraten will. Aber wenn du nicht weißt, dass er ein Angebot gemacht hat und du und noch zwei, drei Leute Heiratsangebote bei dieser Frau machen, ist es kein Problem, weil man nicht weiß. Aber wenn man weiß, dann sollte man das nicht. Und wenn man weiß, dass sie akzeptiert haben, dann ist es haram, ein Angebot zu machen. Das ist die Familie oder die Frau. Haben schon angenommen sein Angebot vom Ersten. Dann darf der Zweite kein Angebot machen. Wenn er das macht, dann ist es haram. Weil sie schon akzeptiert haben. Weil wir, warum wird das so erklärt und detailliert erklärt? Barakallahu fikum. Weil Fatima bin Qais, die kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagte ihm, o Prophet, Abu Jahl will mich heiraten und Muawiya will mich heiraten. Das heißt, die waren zwei Leute in der gleichen Zeit, sie wollten sie heiraten. Aber der Erste wusste nicht von dem Anderen. Deshalb, da kann man das nicht hier so sagen. Der Prophet aber sagte, darf nicht ein Heiratsangebot machen, wenn sein Bruder schon ein Heiratsangebot gemacht hat. Das heißt, wenn er weiß. Aber wenn ich weiß, wenn er nicht weiß, das ist kein Problem. Oder wenn er weiß und der Erste sagt, ich will nicht mehr, ich will diese Frau nicht mehr heiraten, dann kann er. Oder der sagt ihm, schau mal, wenn du diese Frau heiraten willst, dann kannst du das machen. Das heißt, der gibt ihm Erlaubnis. Und das ist sehr wichtig in unserer Religion. Das ist das Gleiche, wenn du weißt, dass ein Muslim etwas kaufen will. Und er hat schon ein Kaufangebot gemacht. Dann darfst du nicht kommen und sagen, nein, ich möchte das kaufen. Wenn du weißt. Wenn du aber nicht weißt und 5, 6 Leute machen auch, sage ich jetzt, Kaufangebot, kein Problem. Allah Ta'ala, A'la wa A'la. Und das ist sehr wichtig, das zu praktizieren. Das wird, weißt du, dass ein Muslim schon bei einer Frau angefragt hat oder bei ihrer Familie angefragt hat, dass er sie heiraten will, dann, und du willst gerne sie heiraten, dann lass. Dann lass es. Und mach das nicht. Die nächste Überlieferung ist sehr lang. Mata al-Adam? يعني نوع 10 مينوت هذا الحديث بده كثير طيب wir stoppen hier ان شاء الله سنقفون لانه الحديث الذي بعده يا اخوه طويل هو حديث المراه التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم Das nächste Hadith ist sehr lang. Das ist mit der Frau, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und sie hat sozusagen ihm das Angebot gemacht, dass er sie heiratet. Vor allen Leuten. Und da gibt es in diesem Hadith 21, sage ich, Themen, die man lernen kann. Deshalb lassen wir das bis zum zweiten. Bis zum nächsten Unterricht, inshallah. Tfadal, kann Hendrik sagen. Wir nehmen diese, es gibt noch ein paar Minuten bis Gebet bei uns, barakallahu fikum, dann nehmen wir ein paar Fragen hier. Aber wenn man will. Tfadal, shukran. شوف يا أخي بارك الله فيك. أجبت على السؤال. طيب شوف انتبه لي مسألة. الأفضل أن الإنسان يستعجل في الزواج. ما يطول. ثم المسألة الثانية هي في مسألة أنه يخطب يعني يطلب نحن نقول يطلب يد المرأة وينتظر ما في عقد ولكن هذه الفترة ما يجوز له يذهب معها ويجلس معها وكذا. إلا بوجود محرم وإلا إذا كان أمر له علاقة بالزواج إنه ما في عقد أصلا أما إذا عقد عليها والعقد هو بولي وشاهدين فيجوز في العقد أن يقال إنه الدخول سيكون بعد حفلة الزواج أو بعد إعلان النكاح فلا بأس بهذا ففي عندك حل يعني إنسان يقول أنا طيب أريد أن أتعرف على المرأة وأتعرف عليه فيعمل عقد وفيما بعد يصير الزواج وهذه الفترة ولكن إذا ما كتب الله لهما أن يتزوجا فيجب عليه أن يطلقها وما دخل بها فما عليها عدة ولها نصف المهر إلا أنه يتفق بالأصل على هذه المسألة، ولكن يجوز إطالة المدة أو تقصيرها. وفي هذا في عندنا شيء واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في مكة وتزوجها ودخل بها في المدينة، والفرق كان حوالي 3 سنوات. بارك الله فيكم. دي Frage ist von Bruder: Wie lange sollte man zwischen Heirat und Verlobung jetzt nach islamischem Sinne lassen, oder kann man lange lassen? بارك الله فيكم. Bei uns diese Art von Verlobung, was man heute kennt, was ich erzählt habe, das ist nicht erlaubt. Das heißt, diese Art, dass man zur Familie geht und dann nimmt man die Ringe und dann oder ohne Ringe sagt man ja, die sind verlobt. Und die bleiben so, die gehen miteinander, die machen alles, bis sie heiraten, dann am Tag der Heirat oder ein paar Tage eher machen sie Heiratsvertrag und dann heiraten sie. Das ist nicht vom Islam. Das kennen wir im Islam nicht. Aber diese Art, dass man geht und sagt, ich möchte diese Frau heiraten, sag mal, okay, da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder zu sagen, ja, ihr seid jetzt verlobt, das wird, wir haben deinen Antrag angenommen und wir bestimmen später die Heirat. Oder man sagt, und in dieser Zeit aber, dann ist sie eine fremde Frau noch. Man hat nur versprochen, dass der Mann sie heiratet. Und dann wartet man. Man kann nicht mit ihr allein gehen und so weiter, allein sitzen und so, nein. Und wenn sie voneinander, oder wenn sie getrennt werden voneinander, das ist genug, dass er ihr sagt, oder sie ihm, wir wollen nicht mehr. Jetzt die zweite Variante, dann sagt, okay, wir machen Heiratsvertrag. Aber später machen wir Hochzeit oder Widmungen. Das kann man machen. Mit Option, dass die Hochzeit oder, sage ich jetzt voll, Endung der Heirat später sein wird, mit der Hochzeit. Es gibt natürlich dafür einen Beweis. Der Prophet Muhammad Sallam hat den Heiratsvertrag mit Aisha radhiyallahu anha wegen Aisha in Mekka gemacht. Aber er hat sie in Medina geheiratet. Es gab ungefähr 3 Jahre dazwischen. Das ist kein Problem. Aber da muss man aufpassen hier. Wenn man einen Heiratsvertrag gemacht hat und dann wollen sie später nicht mehr heiraten, dann wird das Scheidung. Also der lässt sich von ihr scheiden. Und die hat keine Anzahl Tage, aber die bekommt die Hälfte der Morgengabe. Oder man sollte miteinander, sage ich jetzt, klären, wie das sein wird, wenn es zu einer Scheidung kommt. Aber ich werde diese Version, sage ich jetzt, bevorziehen, damit die beiden auch sich in dieser Zeit kennenlernen. Und wenn die Frau das nicht mehr hat, dann macht man ihm diese Bedingung. Wenn die Frau das nicht mehr haben will, dann kann sie sagen, ich will dich nicht mehr, dann gibst du ihr die Scheidung. Oder umgekehrt, wenn er das nicht haben will. Das ist Barakallahu fikum mit zu euch. Nein. هل يجوز أنه يوكل أحدا في بلده ويتزوج؟ نعم، يوكل أحدا من الناس بحيث ذلك الموكل هذاك يذهب ويعقد على المرأة ويعمل كل شيء باسمك، يجوز، ما في. ولكن بقيت مسألة أنه ما رأيت المرأة أنت. نعم. واحد يعرف المرأة يعني. كيف يعني؟ شايف صورتها. شايفها. يجوز، لا بأس. بارك الله فيكم. دي Frage ist: ich bin hier in Deutschland und ich will eine Frau im Ausland heiraten und ich kann selber nicht ins Ausland. Kann ich jemanden beauftragen, der macht die Heirat in meinem Namen, sozusagen Bevollmächtigter? Ja, du kannst das machen. Es ist kein Problem. Und der macht alles für dich. Aber da bleibt nur eine Sache. Du hast sie nicht gesehen. Du hast mit ihr nicht gesprochen. Facebook. Facebook, nee? Ja, aber wenn das auch mit Facebook ist, das ist nicht immer richtig. Nein, will ich nicht. Das ist nicht immer richtig. Verstehst du? Da, zu empfehlen ist, dass man die Frau schon gesehen hat, dass man mit der Frau gesprochen hat und dass man Barakallahu fikum, dass man dass man natürlich mit der Frau auch gesprochen hat. Barakallahu fikum. Das ist die Empfehlung in diesem Zusammenhang. Weil egal, wenn jemand das für dich gemacht hat, aber er sagt, wenn man sie kennt und so schon kennt, das ist in Ordnung. Aber immerhin, wenn man mit einer Frau jetzt oder wenn man eine Frau heiraten will, dann sollte man Barakallahu fikum schon sozusagen mit ihr gesprochen hat und geredet hat. Wallahu ta'ala ala wa ala. Barakallahu fikum, das was Mansur jetzt postet, das ist eine Stellungnahme von mir und das geht um die Heuchlerei der Presse und der Politik in diesem Land und das geht um unsere Diskriminierung als Muslime in diesem Land. Wenn man das anschauen möchte, dann hat er die vier Teile hier gepostet und er hat um Erlaubnis gebeten. Der hat um Erlaubnis gebeten. Deshalb, da kann man sich anschauen und vielleicht auch verschicken. Khair inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Kleinen Moment. Kann der Imam bei Eheschließung der zweite Zeuge sein? Eigentlich sollte man das nicht machen. Sollte man. Aber wenn das nötig ist, dann ja. Ich kann jetzt nicht alles beantworten, Barakallahu fikum, weil wir jetzt Gebetzeit haben. Inshallah, Barakallahu fikum, jazakallahu khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Eventuell, vielleicht nach dem Gebet komme ich wieder. Eventuell nach dem Gebet komme ich wieder, dann aber maximal bis um 11 bleibe ich. Das wird bis 23 Uhr, inshallah. Das wird, bleibt im Raum. Bleibt im Raum und eure Fragen schickt an den Admin. Ich komme nachher. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na, wir haben einen Mann nach islamischen Regeln kennenlernen und heiraten, wenn die Eltern keine Muslime sind und es nicht unterstützen. Ja, indem du eine vertrauenswürdige Familie hast, von Muslimen, indem du eine vertrauenswürdige Familie von Muslimen hast und diese Familie gelten für dich auch als sozusagen wie deine Familie, solange deine Eltern keine Muslime sind. Dann zum Beispiel angenommen, du hast eine Familie und der Mann macht für dich der Vertreter in diesem Zusammenhang und wenn ein Bruder dich heiraten will, dann kommt er zu diesem Mann und du bist mit der Frau und dann könnt ihr miteinander reden und sehen, ob das klappt. Das heißt, wenn jemand dich heiraten will, oder wenn dieser Bruder jemanden kennt, der gut ist, und bitte aufpassen in diesem Zusammenhang. Man muss Allah fürchten. Weil ich gemerkt habe, und der will das nur durchziehen. Diese Person muss Allah fürchten. Und die Familie müssen vertrauenswürdig sein. Und die sollen diese Schwester wie ihre eigene Kinder oder Familienmitglieder behandeln. Deshalb, da sollte man nicht nur die Frau so an eine Person weiterleiten und schieben, sondern barakallahu fikum, soll man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und deshalb sollte man für diese Schwester einen guten Mann finden. Zum Beispiel, wenn du Schwestern kennst, dann sagst du zu ihnen, und die sollen jemanden für dich finden durch ihre Männer. Und wenn ein guter ist, dann geht er zu deinem Vertreter, der redet mit ihm, und dann in Beisein von ihm kannst du zum Beispiel mit dem Mann, der dich heiraten will, reden. Und das kannst du auch, wenn ein Imam ist und so, das ist besser. Wallahu a'lam. Wenn man früher kennt, einmal Scheidung aussprechen, da muss man genau wissen, wie das man nicht gewusst hat und wie hat man die Heirat gemacht hat. Waren die beide Muslime, wie ist die Lage überhaupt? So einfach ist das nicht. Wenn eine Schwester mehr Wissen als der Bruder hat, aber er hat gute Akhlaq, werden sie die Heirat empfehlen oder lieber nicht? Allah, ich weiß nicht. Ich meine, die Sache ist schwer. Die Sache ist schwer. Ich würde natürlich... Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, warum das so wird. Könnt ihr gut hören jetzt oder ist das noch durcheinander alles? Kann man gut hören? Dann eine Anistippen. Assalamu alaikum. طيب خير. Ob ich empfehlen würde, wenn ein Bruder guten Akhlaq hat und die Schwester aber mehr Wissen hat, ob ich das empfehlen würde. Ich denke, barakallahu fikum, die Frage ist schwer. Ich weiß nicht, was die Schwester von einem Mann haben will. Und wie dieser Mann ist meine Meinung. Ja, das ist eine Meinung. Eine Meinung von mir. Das ist jetzt keine Religion, dass man sagt, ja, das ist Fetwa. Weil dies, das hat mit der Religion an sich selbst nichts zu tun. Das ist eine Sache, die man für sich selber bestimmen kann. Natürlich, barakallahu fikum, vielleicht meine Vorstellungen, die sind anders als die Vorstellungen von einem Bruder von einer Schwester. Aber ich denke, immerhin, wenn der Bruder mehr Wissen hat, dann ist es besser für die Familie. كلامك. Moment, Samir, je commence. Là, moment.